Ich schlief ein, ohne mit den drei befreiten kranken Gefangenen gesprochen zu haben. Am anderen Morgen stand ich schon früh bei ihnen. Die Tragkörbe waren so gestellt, dass ihre Insassen einander erblicken konnten. Ihr Aussehen war ein wenig besser geworden. Und sie hatten sich bereits so weit erholt, dass ihnen das Sprechen keine Beschwerden mehr machte. Wie ich bald bemerkte, sprachen alle drei gut Arabisch, obgleich sie gestern in halb bewusstlosem Zustand nur Worte ihrer Muttersprache hervorgebracht hatten. Als ich mich ihnen näherte, sah mich der eine freudig forschend an. Allah segne dich. Ich erkenne dich wieder. Wer bin ich, mein Freund? Du warst es, der mir erschien, als der Tod die Hand nach mir ausstreckte. Kara ben Nemsi, ich danke dir. Du kennst meinen Namen? Wir kennen ihn. Haji Halef Omar hat uns von dir erzählt, seit wir aufgewacht sind. Halef. Sidi, darf ich denn nicht von dir sprechen? Ja, aber ohne Prahlerei. Seid ihr so weit gekräftigt, dass ihr reden könnt? Ja, Effendi. So sagt mir, wer seid ihr? Ich heiße Selig, der hier heißt Padi und der da Melaf. Wo ist eure Heimat? Unsere Heimat heißt Badri, im Norden von Mosul. Wir gehören zu dem Stamm der Jesidi. Und wie kamt ihr zu den Abu Hamed? Unser B sandte uns nach Bagdad, um dem Statthalter eine Botschaft zu bringen. Nach Bagdad? Gehört ihr nicht nach Mosul? Effendi, der Pascha von Mosul ist ein bösartiger Mann, der uns hart bedrückt. Der Statthalter von Bagdad aber besitzt das Vertrauen des Großherrn. Er sollte sich für uns einsetzen. Und auf dem Wege dorthin fiel dir in die Hände des Scheiks der Abu Hamed? Ja. Er beraubte uns und wollte uns zwingen, an den B zu schreiben, ein Lösegeld zu schicken. Ihr tatet es? Nein. Vielleicht hätte unser B gezahlt, aber wir wussten, dass es vergebens gewesen wäre. Man hätte uns dennoch getötet. Ihr hattet recht. Man peinigte und marterte uns. Eure Henker befinden sich in unseren Händen. Der Scheik soll seine Strafe erhalten. Effendi, vergelte es ihm nicht. Wie? Und euch nennt man die Teufelsanbeter? Wir freuen uns, dass wir mit dem Leben davon gekommen sind und dass wir dich getroffen haben. Der Scheik der Abu Hamed, Zeda ben Huli, fand sein Schicksal. Ich hatte ihm die drei Männer vorgeführt, die er und seine beiden Söhne zu Tode martern wollten, als er plötzlich David Lindsay ansprang und dem Engländer eine seiner Pistolen aus dem Gürtel riss und feuerte. Lindsay hatte sich blitzschnell umgedreht, dennoch streifte die Kugel seinen Arm. Im nächsten Augenblick krachte ein zweiter Schuss. Bill, der Diener Lindsays, hatte die Büchse erhoben, um Sir Davy zu verteidigen, und seine Kugel fuhr dem Scheik durch den Kopf. Dessen Söhne warfen sich auf den Schützen, wurden aber überwältigt. Es verging eine Weile, bis wir alle unsere Ruhe wiedergewonnen hatten. Dann brachten wir die drei Befreiten zu Scheik Mohammed Emin, der sie herzlich willkommen hieß. Selek hatte, wie sich sogleich herausstellte, eine überraschende Nachricht für ihn. Mohammed Emin? So heiße ich. Ich habe eine Botschaft an dich. Eine Botschaft? Ja, es war in Badri, bevor wir unsere Reise antraten. Ich war am Bach, um Wasser zu schöpfen. Dort lag eine Truppe Arnauten, Soldaten des Paschas von Mosul also, die einen kräftigen Mann bewachten. Er bat mich, ihm zu trinken zu geben, und als er so tat, als tränke er, flüsterte er mir zu: Gehe zu den Hadedin, zu Mohammed Emin, meinem Vater, und sage ihm, dass ich nach Ahmadiyya geschafft werde. Mein Sohn Ahmad El Gandur. Das ist es, was ich dir zu sagen habe. Du hast mit ihm gesprochen. Er war es. Endlich habe ich eine Spur von ihm. Freut euch, ihr Männer, freut euch mit mir. Wann hast du mit ihm geredet? 6 Wochen sind seitdem vergangen. Ich danke dir. Mein Sohn soll nicht länger warten. Ich befreie ihn. Und wenn ich Ahmadiyya erobern müsste. Kara ben Nemsi, reitest du mit? Ich reite mit. Allah segne dich. Darf ich dich begleiten, Sidi? Halef, denke an Hane, deine Frau. Hane ist bei ihrer Mutter in guten Händen, aber du, Sidi, brauchst einen treuen Diener. Halef. Darf ich mit dir gehen in die Höhle des Löwen zum Pascha von Mosul und nach Ahmadiyya? Gut, wenn du darauf bestehst, so nehme ich dich mit.